mein, meine Kommunist, der versucht mich irgendwie zu schikanieren, wie ein Faschist, der irgendwie versucht, einen Kommunisten zu tragen. Und immer noch ein bisschen über mich, wenn er beschreibt. Und ich sage euch, Leute, ihr erlebt die ganze Zeit in euren vier Wänden und seid bereit, verdrängt die ganze Zeit die Realität und seid irgendwie immer zu spät. Ja, jetzt seid ihr der, ich soll rappen. Die ganze Zeit soll ich halt mein Leben nur verchecken. Ich versuch's rauszuhauen und konsumieren zu packen. Und der Rolle haut rein in die Tastenlohn, dieser Verdammt. Und der Bärst und der Bart und hat Spaß und der Stärken. Wird die ganze Zeit nur Schlagzeug in ihre Gase. Der sitzt da mit seinen schönen langen Haaren. Und der Bärst steht in den roten Türen ab und ist auf Fragen. Was denn? Wir sitzen im Verkauf und Leute.